Die nationalen Taekwondo-Meisterschaften der Kinder und Junioren um den Preis Song Il-bong wurden abgeschlossen. Auf der Abschlussfeier, die am 17. Juni in der Basketballhalle in der Zhongzhenstraße in Pyongyang stattfand, wurden den Mannschaften und Spielern, die in den Disziplinen Taekwondo und Go ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, Siegerpokale und Preisurkunden verliehen.